Genauso begehen wir keine Gerechtigkeit. Wir empfangen seine Gerechtigkeit. Am Kreuz strafte Gott ihn mit Gericht und seiner gerechten Empörung. Gott goss seinen Zorn über ihn aus. So wie wir jetzt Gerechtigkeit empfangen haben, gießt Gott seine Gunst über uns aus. Ich will euch eine Frage stellen. Kann der Teufel nun etwas einwenden? Der Teufel hat Gottes Liebe für uns gesehen. Und er dachte, ah, Gott ist gerecht. Der Mensch ist sündhaft. Aha, Gott liebt den Menschen. Aber Gott ist gerecht. Er kann keinen Kompromiss eingehen. Er muss die Sünde bestrafen. Der Mensch ist sündhaft. Gott liebt den Menschen. Ich glaube, der Thron könnte bald meiner sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der übermenschliche Kampf von alters her. Wenn Gott seine Gerechtigkeit auch nur im geringsten kompromittieren würde, würde sein Thron wanken. Sein Thron würde jemand anderem übergeben werden. Luzifer glaubte, er wäre der Nächste. Doch die Weisheit unseres Gottes, das Kreuz, hat alles verändert. Gott handelt jetzt gerecht, indem er uns gerecht macht, ohne Sünde zu dulden. Gott ging keinen Kompromiss ein. Als Jesus sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, machte er keinen Kompromiss. Er hat das Gesetz nicht gebrochen und dennoch die Frau gerettet. Welch eine Weisheit unseres Gottes! Die Bibel sagt, er ist gerecht, indem er uns gerecht macht. Also, als der Engel des Todes nachts durch Ägypten zog und die Menschen hinter ihren Türen zitterten, beteten die Israeliten, bekannten ihre Sünden und aßen das geröstete Lamm, während das Blut an ihren Türpfosten war. Am Oberbalken und an den Türpfosten, ein Kreuz formend, und der Engel des Todes zog vorüber. Gott sagte nicht, wenn ich eure guten Werke sehe, euren guten Familiennamen, all die wunderbaren Dinge, die ihr getan habt. Nein, nein, nein. Gott sagte, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Ich werde es nicht zulassen, dass der Engel des Todes eindringt. Der Engel des Todes sah also das Blut. Was bedeutet das? Ein Urteil wurde gefällt, versteht ihr? Dieses Haus wird verschont. Und es gab viel Wehklagen in jener Nacht, denn die Ägypter hatten kein Blut an ihren Türpfosten. Nun stellen wir uns zwei Familien aus Israel vor. Die eine betete, bekannte ihre Sünden, weinte, flehte, alle drängten sich zusammen und zitterten. In einem anderen Haus sang eine andere Familie: Halleluja, gelobt sei Gott! Gott ist ein Gott seines Wortes. Er sagt, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Kinder, macht euch keine Sorgen. Das Blut ist die Grundlage für unsere Vergebung und unseren Schutz. Aber Gottes Wort gibt uns die Gewissheit. Deshalb könnt ihr euch auf Gottes Wort stützen. Welches Haus ist sicher? Beide sind sicher. Aber eines hat unnötigerweise die ganze Nacht gelitten. Vielleicht litten sie am nächsten Tag unter Depressionen, mussten vielleicht Medikamente nehmen, ich weiß es nicht. Sie müssen etwas finden, denn sie sind so niedergeschlagen. Sie haben keine Liebe, keine Freude, keinen Frieden. In der anderen Familie hingegen herrscht Freude. Ihre Freude schafft jedoch nicht die Tatsache, dass ihnen vergeben worden ist. Ihre Vergebung ist nicht größer, weil ihre Freude größer ist, oder geringer, weil sie sich nicht freuen. Wie man den Nutzen des Blutes in Anspruch nimmt, ist letztendlich unwichtig. Es liegt nicht an uns, es in Anspruch zu nehmen, sondern an Gott, es zu sehen. Unser Glaube besteht darin, zu wissen, dass Gott das Blut sieht und das Gericht geht an uns vorüber. Mein Teil ist zu wissen, dass Gott das Blut sieht. Solange ich weiß, dass Gott zufrieden ist, kann ich ruhen. Mein Glaube muss das Blut nicht bewerten. Es ist Gottes Aufgabe, das Blut und seinen Wert zu bestimmen. Es ist nicht meine Aufgabe, das Blut zu bewerten. Mein Teil ist zu wissen, dass es für mich kein Gericht gibt, wenn Gott das Blut sieht. Wenn Gott das Blut sieht, ist mir die Vergebung gewiss. Gott erklärt mich für gerecht, das weiß ich. Verstehe ich das vollständig? Nein. Aber ich weiß, dass es Gottes Sache ist, es zu verstehen. Es ist Gottes Sache, es zu sehen. Versteht ihr das soweit? Nun, das beeinflusst alles in unserem Leben. Viele von uns verurteilen sich selbst und wundern sich, warum ihre Gebete nicht wirken. Wenn wir uns selbst verurteilen, ist das im Grunde ein Greuel. Es gibt Christen, die ihre Sünden bekennen, aber nur die offensichtlichen und deutlichen. Sie bekennen nicht die Sünden der Selbstverurteilung. Selbstverurteilung ist ein Greuel vor Gott. Gott sagte zu Petrus in Bezug auf die Heiden: Was ich gereinigt habe, sollst du nicht für unrein erklären. Gott mag das nicht, okay? Das wird eure Beziehung zu euren Kindern beeinflussen. Ihr müsst fest davon überzeugt sein, dass ihr Gottes Gerechtigkeit seid. Jesaja 54, damit kommen wir zum Schluss. Schaut her. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Es heißt nicht, dass man seine Kinder über den Herrn unterrichten muss, sondern dass der Herr selbst sie unterrichtet. Und der Shalom deiner Kinder wird groß sein. Das Wort Shalom bedeutet nicht nur Seelenfrieden, sondern auch Gesundheit. Groß wird die Gesundheit eurer Kinder sein. Groß wird ihr Frieden sein. Groß wird ihr Wohlergehen sein, weil sie direkt vom Herrn unterrichtet werden. Warum? Weil ihr Vater und ihre Mutter in Gerechtigkeit gefestigt sind. Wenn wir in der Gerechtigkeit feststehen, wirkt es sich auf unsere Kinder aus. Wenn wir gesetzlich sind, fühlen sie sich unsicher. Gewinnen wir durch unseren Gottesglauben hingegen an Gelassenheit, wird großer Shalom auf sie kommen. Konzentriert euch nicht ausschließlich auf eure Kinder, sondern auf euren Weg mit dem Herrn und fragt euch selbst, ob ihr in dieser Wahrheit der Gerechtigkeit gefestigt seid. Seid ihr die Gerechtigkeit Gottes in Christus? Richtet euch jeden Tag darauf aus. Die Bibel versichert, du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Und von Schrecken. Wir leben in einer Schreckenswelt, aber die Bibel sagt, wenn du in der Gerechtigkeit fest gegründet bist, wirst du fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Gott sagt nicht, es gäbe keinen Schrecken, aber er wird uns nicht nahe kommen. Je öfter ihr sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, bevor ihr das Flugzeug besteigt, desto mehr zeigt ihr wahre Demut vor Gott. So zu tun, als sei man nicht gerecht, ich bin nur dies, ich bin nur jenes, hilft nicht. Das ist falsche Demut. Scheindemut. Indem ihr sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, wird Jesus verherrlicht. Die Bibel sagt, er wird das Werk seiner Seele sehen und zufrieden sein. Und weiter unten heißt es, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Waffen werden geschmiedet, neue Waffen, die der Feind gegen euch schmiedet. Aber keine Waffe, die gegen euch geschmiedet wird, wird Erfolg haben. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Das hilft dir in deinem Geschäftsleben, selbst wenn du verklagt wirst, was auch immer passiert. Gott sagt nicht, dass du nicht verklagt wirst, aber Gott sagt, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Warum? Weil wir gut sind? Weil ihr gerecht seid? Nein. Eure Gerechtigkeit kommt von Gott und darin seid ihr gefestigt. Und je mehr ihr in dieser Erkenntnis gefestigt seid, desto mehr werdet ihr die Wirklichkeit dieser Wahrheiten persönlich erfahren. Eine letzte Bibelstelle noch zum Abschluss. Jesus sagt dies in Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Im Christentum nennt man dies die grundlegenden Bedürfnisse im Gegensatz zu den höheren, den geistlichen Bedürfnissen wie Weisheit, Gnade bei Gott und dergleichen. Aber betrachten wir diese Grundbedürfnisse. Ist es Gott wichtig, dass wir versorgt werden? Deckt Gerechtigkeit das ab? Schauen wir mal. Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Jesus sagt, der Körper ist mehr wert als die Kleidung, was Gesundheit einschließt. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wonach sollen wir trachten? Nach dem Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes? Römer 14, Vers 17 sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit. Es ist also, als würde er sagen, sucht zuallererst das Reich Gottes und hebt seine Gerechtigkeit hervor. Und all diese Dinge, die grundlegenden Bedürfnisse, die weniger wichtigen, werden euch hinzugefügt. Euch wird Kleidung gegeben, Essen, euch wird alles gegeben, was ihr braucht. Alles, was ihr körperlich benötigt, wird euch hinzugefügt. Seht euch diese erstaunliche Weisheit Gottes an. Und damit wollen wir abschließen. Hat euch das gesegnet? Jesus sagt, das Wesentliche ist seine Gerechtigkeit, nicht unsere eigene. Wir müssen in seiner Gerechtigkeit gefestigt sein. Jesus ist von den Toten auferstanden, was bedeutet, ich bin gerecht. Denn Gott sieht mich in ihm. Gott hat nie auf Jesus geschaut, ohne mich in ihm zu sehen. Ich betone, Gott sieht Jesus nie, ohne mich und dich in ihm zu sehen. Versteht ihr das? Gott sieht uns nie außerhalb von Jesus, niemals. Wir sind also gerecht in ihm. Wie gerecht sind wir? So gerecht wie Jesus. Er ist der Maßstab meiner Gerechtigkeit. Und etwas anderes zu behaupten, wäre ein Gräuel. Es wäre Stolz. Seid ihr noch dabei? Diese erstaunliche Weisheit Gottes. Wo könnt ihr diese Weisheit Gottes sonst finden, außer hier in Jesu Worten? Jesus sagt, wenn ihr das Wesentliche, das Primärgute, an die erste Stelle setzt, dann wird das Sekundärgute euch hinzugefügt, sogar ohne, dass ihr es sucht. Aber wenn ihr das Sekundäre an die erste Stelle setzt, verliert ihr das Wesentliche. Und es gibt keine Garantie, dass ihr den sekundären Vorteil erhaltet. Es ist unsinnig, materiellen Dingen nachzujagen. Wenn Jesus sagt, dass wir das Materielle nicht zu unserer Lebenspriorität machen sollen, sagt er damit, dass wir sonst beides verlieren würden. Dann verlieren wir nicht nur das Wesentliche, das Bewusstsein seiner Gerechtigkeit, sondern auch das Sekundäre. Aber Jesus sagt, setzt das Wesentliche an die erste Stelle. Seine Gerechtigkeit jeden Tag. Seid euch dessen bewusst. Erklärt, dass ihr gerecht seid. Glaubt daran. Hört Predigten darüber. Die Predigten von Joseph Prince sind sehr hilfreich. Es sind nicht die einzigen, aber sehr hilfreich. Hört, hört. Je mehr ihr davon hört, desto mehr wird dies eure Priorität, euer Hauptfokus. Und dann erhaltet ihr nicht nur den Nutzen der Gerechtigkeit, sondern auch Grundversorgungen werden euch hinzugefügt. Wenn ihr aber die Grundversorgungen an die erste Stelle setzt, verliert ihr beides. Was für eine Weisheit! Das vereinfacht den Fokus enorm. Ich muss nicht jeden Tag im Leben Gesundheit anstreben. Ich verfolge die Frage, ob ich mir heute meiner Gerechtigkeit bewusst bin. Ich strebe intensiv danach, in diesem Bewusstsein der Gerechtigkeit gefestigt zu sein. Und was geschieht? Kleidung und Nahrung wird mir hinzugefügt. Das bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, keine Waffen. Aber keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, keine Zunge, die dich verklagt, wird Erfolg haben. Denn wegen dem, was Jesus für uns getan hat, kann Satan uns nicht erfolgreich anklagen. Und das Gesetz kann uns nicht erfolgreich verurteilen. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und das alles dank der Auferstehung. Lobt ihn, Halleluja! Junge, bin ich froh, dass ich in den Gottesdienst gekommen bin. Jeder neige sein Haupt, jedes Auge sei geschlossen, überall in diesem Saal und überall, wo dies jetzt angeschaut wird. Danke, Vater Gott. Danke, Vater. Danke, Herr. Und alle, die zu Hause zuschauen. Lieber Zuschauer, der Herr liebt dich sehr. Du bist sein Augapfel. Und du und ich, wir waren verstrickt in einem übermenschlichen Kampf. Auch wenn der Mensch gefallen ist, hat Gott den Menschen nicht vergessen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wie intensiv Jesus dieses Wort so betont. Denn Gott hat den Menschen so geliebt, dich so geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um für deine Sünden zu sterben. Man stelle sich vor, der Sohn Gottes, der dreimal Heilige, der Gerechte, der tadellose Sohn Gottes nahm unseren Platz ein. Er nahm all die Lasten, all das Gericht und all die Konsequenzen unserer Sünden in seinem eigenen Körper auf. Damit wir gerecht sein können. Wo ist Jesus heute? Zur Rechten des Vaters. Derselbe Jesus vom Kreuz, der unsere Sünden trug, der unter dem Fluch stand, der zum Fluch wurde. Wo ist er heute? Zur Rechten des Vaters. Was bedeutet das? Deine Sünden sind getilgt. Deine Sünden sind getilgt. Hast du das angenommen? Hast du das angenommen? Falls nicht, möchte ich dich durch dieses Gebet führen, um den Herrn Jesus anzunehmen. Sprich das von Herzen mit, auch von zu Hause aus. Sag, himmlischer Vater, ich glaube, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Er wurde für all meine Vergehen hingegeben. Er starb und trug all meine Sünden, den Fluch, das Gericht und all die Schuld und den ganzen Zorn Gottes, der meine Sünden am Kreuz verzehrte. Er ist wieder auferstanden, völlig frei von all meinen Sünden, von allen Konsequenzen meiner Sünde. Er ist völlig frei von jedem Fluch auferstanden. So bin auch ich. Ich bin in ihm auferstanden, frei von jeder Anklage wegen Sünde, von jeder Zurechnung von Sünde. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Ich bin gerettet, vollkommen gerettet. Das Blut von Jesus ist ewig wirksam. Ich bleibe durch sein Blut gerecht. Mir kann nie wieder Sünde zugerechnet oder vorgeworfen werden. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen, Amen, Amen. Preis sei Gott, Halleluja. Danke, Herr. Steht auf, Gemeinde. Freut ihr euch darüber, dass der Teufel besiegt ist? Freut ihr euch über Gottes erstaunliche Weisheit, die er für jedes eurer Bedürfnisse bereithält? Ein Funke seiner Weisheit machte Salomo zum reichsten Mann. Ich wollte sagen seiner Zeit, aber eigentlich in der ganzen Geschichte. Niemand kann den Reichtum Salomos übertreffen. Durch nur einen Tropfen seiner Weisheit. Die Bibel sagt, dass Christus für uns zur Weisheit wurde. Ich möchte genau das jetzt für euch beten. Ich fühle mich dazu bewegt, das für euch und alle zu Hause zu tun. Ich habe euch die Weisheit Gottes sogar in dem übermenschlichen Kampf dargestellt. Vielleicht denkst du gerade, du steckst in einer Sackgasse. Sprich einfach mit Jesus. Teile ihm deine Sorgen mit. Sag ihm, was dein Herz bedrückt. Erzähl ihm von deinen Ängsten und Sorgen. Er liebt dich. Er ist direkt bei dir, genau in deinem Haus neben dir. Wisst ihr, was Jesus sagt? Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Wisst ihr, was ich darüber herausgefunden habe? Ich habe es neulich gelesen. Er hat nicht gesagt, ich bin immer bei euch, sondern im Griechischen heißt es, ich bin an jedem eurer Tage bei euch. Ich bin an jedem einzelnen Tag bei euch. Es ist das Wort Hamira. Das bedeutet, in jedem eurer Tage. Hamira ist ein Tag. Er sagt nicht nur, ich bin immer bei euch. Er ist natürlich an allen Tagen bei uns. Aber er ist an jedem einzelnen eurer Tage bei euch. Also sprich mit ihm. Sag ihm, Herr, ich mache mir Sorgen wegen dieses Symptoms. Herr, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Erzähl es ihm einfach und sieh, was geschieht. Sieh, wie plötzlich eine übernatürliche Kraft und Weisheit dich durchflutet. Erhebt eure Hände. Auch jeder, der das zu Hause sieht, erhebe die Hände zum Herrn. Vater, im Namen von Jesus, lasse jetzt die Fülle deiner Gnade auf jeden herabkommen, der dies sieht. Herr, und auf jeden, der den Klang meiner Stimme hört. Ich bete im Namen von Jesus für eine Erfüllung mit deiner himmlischen Weisheit. Eine Weisheit, mit der die Weisheit dieser Welt nicht mithalten kann. Diese Weisheit, Vater, für ihre Situationen. Ich bete, dass Gnade und Wahrheit triumphieren werden. Ich bete, himmlischer Vater, dass die Menschen, die zusehen, in ihrer Gerechtigkeit immer stärker und fester werden. Und dass ihre Kinder großen Shalom erleben werden. Keine Waffe, die gegen sie geschmiedet wird, wird Erfolg haben. Sie werden ein Leben in Sieg über Furcht führen, frei von Unterdrückung. Und selbst der Schrecken wird ihnen nicht nahe kommen. Sie werden zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, im Namen von Jesus. Danke, Vater. Und alle sagen Amen. Ruft, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Frohe Auferstehung!